Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. 8 Minuten im Radio und dann auch im WDR-Fernsehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freie Themennacht, wie immer freitags. Ja, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, hier ploppte was, egal über was, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir 0800 5678 110. Anna ist die Erste. Hallo. Hallo Anna. Morgen Domian. 21 Jahre alt. Jawohl. Und ein bisschen aufgeregt. Und ein bisschen aufgeregt. 21 ja. Und ein bisschen aufgeregt. Um was geht's denn? Ja, mein Thema ist also, mir wird nachgestellt schon seit einiger Zeit und auf eine ziemlich unheimliche Art und Weise. Oh. Das alles fing an vor etwa, ich kann es nicht genau einschätzen, ein paar Monate bisher, dann zwei glaube ich. Hm. Da habe ich auf meiner Handy-Mailbox einen Anruf gehabt mit so einem perversen, so ein perverser Anruf, mhm, wie man ihn manchmal kriegt, wie man auch davon hört. Ja, kriegt man nie mehr. Ich habe es auch noch nie bekommen. Ja, man hört es auch oft. Also ich habe es schon von vielen gehört, dass Leute so einen Anruf bekommen. Mhm. Normalerweise, also ich habe mir jetzt nicht so viel dabei gedacht. Was heißt denn ein Perversen? Mit obszönen, ja, Beschimpfungen? Es hat sich eher so angehört, als würde derjenige sich gerade einen runterholen und von wegen, ja, und stellt sich dabei vor, wie er mich von hinten, belastet jetzt nicht so. Okay, ja. Naja. Jedenfalls dachte ich, na gut, da hat sich jemand einen Scherz erlaubt, hat eine Nummer ausprobiert, vergisst die ganze Sache, hab die Mailbox ausgeschaltet und das Ganze vergessen. Mhm. Ein paar Wochen später habe ich dann auf meinem Anrufbeantworter von meinem Festanschluss hier in meiner Stadt dieselbe Nachricht bekommen. Auch du bist nicht da, aha, ich krieg dich noch, bla bla, und dann der ganze Sermon von vorne. Was mich ein bisschen irritiert hat, ich lebe nämlich noch nicht allzu lange hier. Er hätte mich auch schon irritiert. Etwa ein Jahr wohne ich erst hier und diese zwei Nummern, also meine Handynummer, ist klar, ich verstehe, kennen Leute länger als diese Nummer hier. Mhm. Und ich kenne noch nicht so viel. Mhm. Okay, dachte ich, na schön. Ich studiere und da manchmal gehen so Listen rum von Seminaren, da trägt man sich ein und ab und zu hatte ich auch schon beide Nummern so. Drauf, dachte ich, na gut. Das war das ist noch nicht alles. Das war der Anfang vor zwei Monaten. Nein, das war dann später. Das war wieder so ein paar Wochen später. Okay, aber es fing halt vor zwei Monaten an. Ja. Jetzt haben wir den Anfang kapiert. Ja. Wie oft hat dieser Mann dich bis heute angerufen? Er hat ja nicht nur angerufen, er hat mir auch noch oft über Computer. Und zwar bin ich im Computer so registriert bei so einem ICQ-ähnlichen Messenger, über Yahoo bin ich da registriert. Mhm. Und das ist was mit meinem normalen Leben nichts zu tun hat, das Internetleben. Mhm. Da kennen mich die Leute nicht richtig. Mhm. Und das habe ich, also ich bin nach Hause gekommen, habe halt den Computer eingeschaltet und dann war da eine Offline-Message. Das ist sowas wie ein Anrufbeantworter von so einem Messenger. Mhm. Und da war derselbe Kram, ausgetippt, geschrieben. Und das ist jetzt wirklich unheimlich, weil so gut kennen mich in meinem engsten Bekanntenkreis vielleicht 5 Leute, die wissen, dass ich diese Handynummer habe. Also grenzt es sich ja eigentlich ein auf 5 Leute. Ja, das Seltsame ist nur, dieser Kerl hat unter diese Nachricht einen Namen geschrieben, eine Telefonnummer, eine Adresse und eine E-Mail-Adresse. Aha. Ich dachte, was soll das denn jetzt? Und hast du dich ja gemeldet? Nein, also das Blöde ist, ich bin auf Ignorieren gegangen, damit er mir nicht wieder weiterschickt. Und dann hat der scheiß Messenger diese Nachricht gelöscht. Und ich konnte mir den Vornamen merken, meine Mutter konnte sich die Straße merken. Und da sitzen wir jetzt. Gab es denn noch mehr Belästigungen? Ich habe ab und zu, das letzte Mal war es letzte Woche Sonntag, einen Anruf bekommen, wo ich drangegangen bin. Hm. Und da hat jemand sofort wieder aufgelegt. Aber ansonsten diese drei Male. Ach so. Es geht ja noch. Bin ich beruhigt. Ich dachte, es würde jetzt noch viel schlimmer gekommen sein. Halt unheimlich ist, es ist wirklich sehr unheimlich wegen der Computergeschichte. Ne? Ja, dass er mich so, weil Internetleben und wir laden. Aber es kann doch nur wirklich sein, dass sich da ein guter Bekannter, ein guter Freund einen Scherz erlaubt. Das kann überhaupt nicht sein. Wer weiß wie das? Die Stimme habe ich nicht erkannt. Ja, man kann Stimmen so verändern. Außerdem könnte ein guter Bekannter von dir einen anderen wiederum beauftragt haben, das zu machen. So gut kennen mich aber die Leute nicht. Aber du hast gerade gesagt, fünf Leute wissen. Fünf Leute, die kennen mich vielleicht, also das sind jetzt die 5 Leute, die ich übers Internet kennengelernt habe, mit denen ich mich ja schon getroffen habe, die alles Mädchen sind und die wissen halt, aha, das ist dieser und dieser Nickname im Internet, die hat die Telefonnummer und aber so Leute, mit denen ich jetzt, sagen wir mal, in die Uni gehe, mit denen ich weggehe, die wissen das nicht. Das sind Leute, die ich im Real Life kenne. Mhm. Die wissen nicht, dass ich diese Person im Internet bin. Also Rätsel über Rätsel. Aber ja, es ist noch nicht so dramatisch. Hier quasi um die Ecke. Aber es ist noch nicht so dramatisch. Ja, aber ich weiß es nicht. Also, nee. Was soll ich mit der Adresse machen, frage ich mich jetzt. Soll ich. Ja, Moment, die Adresse, du hast doch, ich meine, du hast es weggelöscht, du weißt nur den, du weißt nur ich weiß die... die ich weiß den Vornamen und ich weiß die Hausnummer mit Straße. Ich frage mich auch, es kann ja auch irgendwer, weiß ich nicht, er kann ja auch eine Adresse von irgendwem anders eingestellt haben und wenn ich jetzt mit Polizei, ja, genau. Entschuldigen, dann nicht Polizei. Ja, also ich würde jetzt an der Stelle erstmal der Dinge harren, was da passiert, ja, wie es weitergeht und dann eventuell dann auf diese Adresse zurückkommen. Wenn das wirklich ein Täter ist, im klassischen Sinne, wird er ja nicht so doof sein, seine eigene Adresse rein. Das meine ich ja auch. Oder fragt, was er mir so drauf spricht. Das ist halt, also ich wohne halt alleine und wenn ich dann mal nachts nach Hause muss, dann denke ich, also, also ich würde sagen, Anna, die Sache im Auge behalten und wenn es weiter schlimm wird, dann neue Strategien überlegen oder ganz einfach nochmal anrufen. Ja, okay. Okay. Ja, vielen Dank und Grüß ans Team, das war echt nett. Mache ich. Tschüss. Okay, noch einen schönen Abend. Jo, tschüss. Julia, 20 Jahre alt, guten Morgen. Morgen. Ja, um was geht's, Julia? Ja, ich habe seit knapp 4 Monaten eine Freundin, mit der ich ziemlich glücklich bin. Eine also Freundin? Freundin. Freundin, ja. Na und das Problem ist halt, dass wir, so wie es aussieht, keine Zukunft haben. Warum? Weil ich hatte halt letztes Jahr im April auch eine Freundin, da ist es mir halt schon mal passiert. Und, was ist dir schon mal passiert? Dass ich mich in ein Mädchen verliebt habe. Während du mit einer anderen Frau zusammen warst? Nein. Das jetzt ist getrennt. Das ist. Also du hast im Moment eine Freundin. Ich habe im Moment eine Freundin. Und du hast Sorge, dass es keine Zukunft hat. Richtig. Warum? Warum? Weil meine Eltern, als ich das letzte Mal eine Freundin hatte, es rausbekommen haben. Und ziemlich heftig reagiert haben. Weil es eine lesbische Beziehung ist? Richtig. Ja. Und ja, die kamen halt total nicht damit klar. Also die haben mich von zu Hause rausgeschmissen. Das können sie ja zum Beispiel jetzt nicht wiederholen, weil du weg bist schon. Ja, also ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Ja. Na wunderbar. Ja, aber trotzdem... Also du hast in der Tat Angst, dass diese Beziehung keine Zukunft hat, weil deine Eltern so krass drauf sind. Richtig. Aber weil das liegt ja an dir. Du bist eine erwachsene junge Frau. Du wohnst auch nicht mehr im Haus der Eltern. Ja, schon, aber ich bin 20 Jahre, ich bin gerade in der Ausbildung. Meine Eltern sind mir halt unheimlich wichtig. Aber dein Leben und deine Freundin und deine Liebe sollten dir auch sehr wichtig sein. Ist es ja auch. Ja, eigentlich noch wichtiger sein als die moralische Vorstellung deiner Eltern. Naja, schon, aber es sind halt die Eltern. Und egal. Ich bin da ganz radikal in diesen Fragen. Die Eltern sagen immer, sie wollen nur das Beste für das Kind. Das ja, darüber Beste? Hatte ich ja auch mit meinen Eltern geredet. Also ja. Ich hatte ja auch gesagt, wenn ihr wollt, dass ich glücklich bin. So genau, das sind die Argumente, ja, finde ich auch. Dann solltet ihr es irgendwie zumindest akzeptieren. Ich finde, dass du das wirklich durchsetzen musst mit... Naja gut, aber ich meine, ich bin ja jetzt mit meiner Freundin gerade mal 4 Monate zusammen. Und von da, ich meine, ich liebe sie wirklich. Wissen die Eltern denn jetzt von dieser neuen Beziehung auch wieder? Nee, auch nicht. Nein, und das soll auch so bleiben. Also eigentlich... Aber ich wünsche mir halt auch eine Zukunft mit ihr. Das ist ja das Problem. Ich kann dir nur sagen, so, Julia, setze dich da durch, konzentriere dich erstmal auf deine Liebe und die Eltern haben dieses einfach zu schlucken, über kurz oder lang und letztendlich auch für die Zukunft. Ja, ich denke mir halt nur, dass, also ich war ja vorher auch mit Jungs zusammen, ganz normal. Und da habe ich mir halt gedacht, dass es mir nicht nochmal passieren sollte, nachdem meine alte Beziehung auseinandergegangen ist. Ich unterbreche mal kurz, weil ich die Fernsehzuschauer begrüßen möchte. Ja. Okay. Ihr Lieben im Fernsehen, ich grüße euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen, ich unterhalte mich gerade mit Julia, die eine lesbische Beziehung hat und Angst vor ihren Eltern, weil die Eltern einmal schon mal völlig ausgerastet sind deshalb und... Ich mache ihr gerade Mut zu sagen, ihr zu also den Eltern das zu sagen und letztendlich zu ihrer Liebe zu stehen und auch zu ihrer sexuellen Neigung und letztendlich das zu tun, was sie, nämlich Julia, du für richtig hältst. Ne? Soweit waren wir gerade gekommen. Ja. Also, du musst es ihnen ja jetzt sofort noch gar nicht erzählen, wenn du noch ein bisschen unsicher bist. Aber in einer absehbaren Zeit musst du es ihnen erzählen und du musst dann auch darauf bestehen und du musst es auch aushalten, wenn deine Eltern nochmal völlig ausrasten und sehr zornig auf dich sind und was weiß ich. Das ist nicht richtig, ihr Verhalten, aber das musst du aushalten. Ja, das Problem ist aber, dass ich nicht aushalten kann. Wie? Indem du ganz einfach auf dein Leben pochst und dein Ding durchziehst. Wo ist das Problem? Dass ich vielleicht nicht stark genug bin, um das so durchzuziehen? Dann musst du kämpfen, dann musst du es immer wieder versuchen. Du kannst ja nicht zeitlebens unter der Fuchtel deiner Eltern stehen und das machen, was deine Eltern möchten. Ja, aber ich habe mir halt gedacht, okay, das erste Mal ist halt passiert. Aber es muss mir ja nicht nochmal passieren, weil ich war ja, wie gesagt, vorher schon mit Jungs zusammen. Mhm. Und da hatte ich mir halt gedacht, wenn ich auch so glücklich sein kann, dann kann ich ja auf das andere verzichten. Das verstehe ich nicht. Und dann hätte ich ja beides. Also ich hätte dann eine Beziehung mit einem Jungen, wie meine Eltern es wollen, und ich kann ja auch so glücklich sein. Das verstehe ich nicht. Du willst also eine Scheinbeziehung eingehen mit einem Jungen? Ich kann ja auch glücklich sein mit Jungs. Das ist es. Ja, aber im Moment hast du doch eine Freundin. Ja, das wollte ich ja auch nicht, dass es mir nochmal passiert. Was heißt nochmal passiert? Was ist denn das für eine Einstellung? Wenn dein Herz das sagt und wenn du dich in eine Frau verliebt hast, dann redet man doch nicht davon, das ist jetzt passiert. Wenn ich deine Freundin wäre, wäre ich aber sehr sauer bei dem Satz. Nein, sie kann es aber verstehen. Ja, aber du formulierst das ja alles nur so aus Angst vor deinen Eltern. Und du biegst dir das irgendwie so zurecht, ja, ich kann ja auch noch mit Jungs und vielleicht ist dann alles gut und so weiter. Nein, du bist jetzt lesbisch, Punkt, und das haben sie zu akzeptieren. Vielleicht wirst du auch irgendwann noch mit einem Mann zusammen sein, egal. Aber du hast eben diese Teile in dir auch und das musst du leben dürfen. Wo sind wir denn? Ja, aber meine Eltern sind mir halt wirklich wichtig. Ja, du solltest deinen Eltern auch sehr wichtig sein. Du bist 20 Jahre alt, Julia. Du bist eine erwachsene junge Frau. Und wenn du deinen Eltern sagst, hier, liebe Eltern, ich liebe eine Frau, dann wäre ich nicht mehr deren Tochter. Gut, was sind das denn für Eltern, Mensch? Was sind das denn für Eltern? Ja. Wenn die deshalb sagen würden, dann bist du nicht mehr meine Tochter, weil du einen anderen Menschen nur zufälligerweise eine Frau liebst. Ich finde, dass du da auch viel kritischer mit deinen Eltern umgehen solltest. Das ist doch traurig, wenn Eltern so sind. Und wenn Eltern wirklich so massiv eingreifen in das Leben von Kindern oder von jungen Erwachsenen, finde ich, dass man auch mit aller Härte da zurückreagieren soll und einfach die konfrontieren muss mit dem eigenen Leben. Du tust deinen Eltern doch nichts Schlechtes, nur weil du eine Frau liebst. Du verstößt gegen ihre moralischen Regeln. Ja, na und? Es sind aber nicht deine moralischen Regeln. Ja, aber was mache ich denn ohne Eltern? Ja, dann was ist das für eine Alternative? Du verbiegst dich und ordnest dich zeitlebens deinen Eltern unter oder du lebst dein eigenes Leben, ja, und hast dann vielleicht in Kauf zu nehmen, dass deine Eltern erstmal auf Distanz zu dir gehen. Ich hoffe, dass sie das nicht auf Dauer tun. Ich würde so einschätzen, dass sie es auf Dauer machen würden. Finde ich ganz schlimm. Wirklich. Erschütternd finde ich das, wenn Eltern so sind. Dann bist du ihnen ja nichts wert im Grunde genommen. Wie kann man denn ein Kind nur aufgrund seiner sexuellen Orientierung verstoßen? Was sind denn das für Eltern? Was ist das denn für eine Liebe? Ja, eigentlich sind es tolle Eltern, bis auf diese Einstellung. Ja, aber bis auf diese Einstellung. Und weil sie diese Einstellung so radikal haben, sind es für mich keine tollen Eltern, wie du es jetzt beschreibst. Weil sie dich so in die Enge treiben und dich in eine so große seelische Not bringen, dass sie eigentlich nur beschimpft gehören. Am liebsten würde ich mit deinen Eltern reden. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich weiß, das ist sehr schwierig, Julia. Aber du musst den ehrlichen Weg gehen. Der ehrliche Weg ist, dass du das lebst, was du bist und was in dir ist. Und das nicht verschleierst, nur weil deine Eltern das nicht mögen. Ja, das sagt sich so leicht. Ich weiß. Ich weiß, dass es sich leicht sagt und ich weiß auch, dass es sich schwer lebt. Aber manchmal muss man Dinge halt schon mal leicht aussprechen, auch wenn sie schwer zu leben sind. Das ist meine Auffassung. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, Julia. Also der gerade Weg ist eben der ehrliche Weg. Und das ist der beste, letztendlich für dich auch, weil du auch ein gesünderes Selbstbewusstsein bekommst, wenn du zu dem stehst, was du bist und was du lebst. Ja, aber dann hätte ich zwar, ja, dann könnte ich halt mit meiner Freundin zusammen sein, aber ich hätte sonst keinen mehr. Die Eltern wären erstmal auf Distanz, ja. Ich meine, wie meine Eltern damals reagiert haben, das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, dass man noch so krass reagieren kann. Wie haben sie denn reagiert? Naja, also es war halt so gewesen, dass meine Freundin, also meine damalige Freundin im Urlaub gewesen ist und ich halt so Briefe gesammelt hatte und meine Mutter halt in meinem Zimmer geschnüffelt hatte. Das ist, wie alt warst du da? Ja, es war letztes Jahr. Ja, auch schon schlimm. Auch schon sehr schlimm. Ja, das hatte ich denen auch gesagt, dass ich das für mich... So, und wie haben sie dann reagiert? Ja, also ich war unterwegs gewesen mit meiner Schwester und dann hatte meine Mutter mich auf dem Handy angerufen und war am Heulen und hat die ganze Zeit nur gefragt, warum, und ich wusste gar nicht, worum es geht. Und dann meinte sie nur, du bist lesbisch. Ich so, ja, erstmal aufgelegt, so am Zittern. Ich war halt mit meiner Schwester unterwegs, bin dann schnell nach Hause. Und mein Vater war halt kurz vorm Nervenzusammenbruch, nur am Rumschimpfen, also mich auch ziemlich heftig am Beschimpfen, ob ich denn keinen richtigen Mann bekommen würde und ob mir ein Mann das nicht besorgen könnte und ich wäre eine Schlampe, sonst was. Und meine Schwester, die wusste halt gar nicht, worum es geht und die ist halt jünger als ich. Aber ich will immer sagen, das reicht mir jetzt schon, was du mir gerade erzählt hast. Das ist so schlimm, wenn Eltern so mit dem Kind umgehen, mit ihrer Tochter Julia. Da kannst du wirklich guten Gewissens weiter sie konfrontieren mit deinem, du beschimpfst sie nicht und du verletzt sie nicht. Aber sie haben dich selber, wenn dein Vater dich als Schlampe beschimpft, nur weil du mit einer Frau oder deine Frau liebst, das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Gibt gar keinen Kommentar weiter zu. Ja, die meinten halt, ich hätte das Vertrauen missbraucht. Ja, dann da irren sie, aber das hat mit Vertrauen überhaupt gar nichts zu tun. Ich meine, ich habe es ja auch nur heimlich gemacht, weil ich wusste, dass meine Eltern so reden. Eben, wie schlimm. Was für eine Zange, in welcher Zange du da lebst, in welcher Umklammerung. Ich ermutige dich nochmal, Julia, dein Ding zu machen. Für dich und letztendlich auch für deine Eltern. Vielleicht kapieren sie es irgendwann, dass es richtig ist. Mir ist halt nur auch der Kontakt zu meiner Schwester unheimlich wichtig und ich weiß nicht, wie... Wie alt ist die jetzt? 16. 16, naja, die ist auch nicht mehr so jung. Ja, aber... Das können sie auf Dauer auch nicht unterbinden. Also normalerweise hatte ich schon darauf gebaut, dass sie den Kontakt zu mir halten würde, weil wir unheimlich gut miteinander auskommen. Liebe Julia. Ja. Zieh dein Ding durch. Ja. Zieh es durch. Und kämpfe und kämpfe und kämpfe. Wenn du auch viele Rückschläge erstmal erlebst, aber kämpf es durch. Alles Liebe. Von mir ganzen Herzen. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Die Freitagnacht ist wie immer eine freie Themennacht. Und ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Eine Kostenfallnummer kostet euch keinen Cent. Frank, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Frank, um was geht's? Es geht darum, ich bin, eine männliche Nymphomanin. Und zwar, Du bist eine männliche Nymphomanin? Ja. Das heißt, sagen wir, du bist sexsüchtig. Sexsüchtig, genau. Mhm. Sozusagen, genau. Was heißt das denn genau? Wie bitte? Was heißt das denn genau? Ja, das heißt, dass ich Sex täglich, jede Stunde, also zu jeder Tageszeit oder egal wann halt und wo. Haben möchtest. Haben, ja. Wie oft hast du denn Sex dann also, wirklich de facto am Tag oder in der Woche? Also Sex direkt jeden Tag. Und mit wem? Ja, also das Problem ist halt, ich bin verheiratet. Mit meiner Frau hatte ich mich so geeinigt gehabt. Oder wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das, weil sie das ja eben nicht so körperlich durchhält. Weil sie ist nicht sexsüchtig, dass wir uns noch eine Frau mit dazu holen. Aha. Sex ist. Also ja. Reine Sex-Dreier-Geschichte. Ja, genau, ja. Aber nur reinweg Sex. Ja. Ja. Und das war, hatten wir schon auf über Annoncen und sowas probiert gehabt, aber die Frauen, die waren eben alle, das waren fremde Leute gewesen. Und das ist in der Regel so, wenn man sich über Annoncen jemanden ranholt, dass es Fremde sind. Ja, nee, wir hatten ja noch eine Bekanntin. Und die kennt meine Frau, die kenne ich, also die ist von mir die Bekanntin von früher. Also habt ihr de facto jetzt eine dazu bekommen oder nicht? Wie bitte? Habt ihr jetzt eine Frau dazu gekriegt oder nicht? Ja, aber halt eine Bekannte, die meine Frau kennt. Und wie oft ist die Bekannte da? Nö, ja, die ist einmal so in der Woche da. Einmal in der Woche. Also da hast du jeden Tag... Je nachdem, wie ich zu Hause bin, weil ich bin mit LKWs unterwegs. Verstehe, da hast du eigentlich jeden Tag Sex mit deiner Frau und wenn die... Nee. Wenn dann jeden zweiten Tag, weil ich bin maximal jeden zweiten Tag zu Hause, also in der Woche. Und wenn dann die Bekannte auch bei euch ist, ist deine Frau dann dabei? Ist das ein Dreier oder machst du es dann mit der Bekannten alleine? Ja, die ist zwar dabei, aber ich mach's dann mit der Bekannten. Ich mach's mit beiden Frauen. Ah, also es ist dann ein Dreier. Ja. Aber oder unter den Frauen selber läuft nichts. Was mich aber jetzt wundert, weil eigentlich, so wie du es beschrieben hast, ist diese dritte Frau doch dazugenommen worden zur Entlastung deiner Frau. Ja, genau. Und warum stehst du dann auch dann noch mit deiner Frau, wenn die andere dabei ist? Ja, damit meine Frau nicht, sag ich mal, so oft ran muss, beziehungsweise... Das ist ja das Problem, wenn man halt so sexsüchtig ist. Wie viel Mal machst du es denn? Also wie viel Mal bist du fähig, wenn du mit einer Frau schläfst? Ja, also 3-4 Mal. 3-4 Mal? Ja. Je nachdem, wie sie dann mitkommt, ne? Also, das heißt also, deine Frau ist dann schon entlastet? Ja. Also nur 2 Mal und ich verstehe. Ja, das kriegst du körperlich auf die Reihe? 3-4 Mal? Und das eigentlich, wenn die Situation sich ergäbe, jeden Tag? Ja. Ist ja unglaublich. Bist du in ein Fass Viagra gefallen als Kind, oder wie? Nein, ich weiß, das ist sagen wir mal, ich habe Sex schon mit 12 schon angefangen. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ob sich das sowas aufbaut oder so, also ich habe da nicht so die Ahnung davon. Aber wie gesagt, es hat sich so mit der Zeit ergeben. Das wurde immer mehr und... Wie lange bist du verheiratet schon? 5 Jahre. 5 Jahre. Und bisher ging das gut in der Ehe oder bist du auch schon mal ausgeschert und bist heimlich fremd gegangen? Ja, ich bin auch schon heimlich fremd gegangen. Mhm. Das ist ja unbedingt, das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Mhm. Weil Frauen sind nicht immer da. Mhm. Ja, und ich habe das auch schon mit über Annoncen, also von mir jetzt aus, schon extra ein Handy jetzt gekauft. Mhm. Und dann auch Annoncen mit Pärchen und so weiter. Mhm. Und da habe ich dann halt meine Bi-Ader entdeckt. Deine Bi-Ader? Jawohl. Das heißt, du nimmst auch Jungs oder Männer? Männer, keine Jungs. Nee, okay. Ich meine jetzt keine kleinen Jungs, sondern halt junge Männer. Nee, und da liegt dann wieder das Problem, dadurch, dass meine Frau ja nun keine Bi-Ader hat und das wahrscheinlich auch nicht so um mich tolerieren würde. Achso, die weiß das noch gar nicht. Nein, um Gottes Willen. Also ich... Denk mal, geh mal auch davon aus, dass es da wahrscheinlich auch richtig großen Krach geben würde. Also, verstehe ich das richtig, dass der Grund deines Anrufes ist, genau darüber jetzt mit mir zu reden, über diese neue Entdeckung deiner Bisexualität und wie man das unter einen Hut kriegen könnte, eventuell mit deiner Frau und in der Ehe. Ja, genau. Ja, genau. Also, wenn du jetzt den Vorschlag machen würdest, pass mal auf, wir haben jetzt die eine Bekannte, die uns jetzt zweimal in der Woche besucht. Wir könnten doch eigentlich es so machen, dass uns zweimal in der Woche ein Pärchen besucht. Wäre deine Frau damit einverstanden? Nee. Weil das ist schon eine andere Frau mit akzeptiert, ist eigentlich schon, damals schon... Ein großer Fortschritt. Wie bitte? Ist ein großer Fortschritt oder was Besonderes? Ja, ein richtig großer Fortschritt. Ja. Weil meine Frau ist also normalerweise extrem eifersüchtig. Jetzt ist also deine Sexualität so stark, dass du auch noch entdeckt hast, dass du gerne mit Männern auch noch ab und zu was machen würdest, dass du das nicht unterdrücken kannst. Mhm. Genau. Weil man könnte jetzt auch sagen, mein Gott, Junge, jetzt hast du schon, du hast eine Ehefrau, die du liebst, hoffe ich. Ja, sehr sogar. Sehr sogar. Mhm. Und die Ehefrau ist sogar so tolerant und sagt, okay, wir holen uns ab und zu mal eine Frau dazu, dass du deinen Spaß hast. Könntest du denn nicht jetzt auf die andere Sache wirklich verzichten? Für die Frau, für die Ehe, für eure Beziehung? Ja, ich weiß nicht. Man muss ja nicht immer allen Gieren und allen Gelüsten, die man hat, muss man ja nicht nachgehen. Ja, ne, das hat nicht unbedingt was jetzt mit Gelüste zu tun, aber ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja auch mal, wenn du halt mal ein paar Wochen, sag ich jetzt mal bei dir, ich weiß ja nicht, wie dein Sexleben ist, wenn du halt ein paar Wochen, sag ich jetzt mal, keinen Sex hattest und du willst einfach mal und du kannst nicht, das staut sich ja an, das tut dir auch irgendwann mal weh. Ja, aber man kann sich ja selbst auch noch behelfen. Aber in so einer Notsituation bist du ja gar nicht. Ja doch, natürlich. Ich krieg ja nur nicht jedes Mal irgendwie einen Mann oder ein Pärchen oder sowas. Nee, aber du hast doch deine Frau und hast sogar die Bekannte. Ja, ne, sicherlich. Aber die Bekannte kommt bloß, was ich zweimal in der Woche. Na, aber immerhin. Das, ja, ja, ist das schon sehr viel. Und du hast deine Ehefrau auch noch, die dir zur Verfügung steht. Ja, ja, die will ja auch nicht immer. Ja, nee, also nicht, dass ich nur jedes Mal mit meiner Frau, also fein. Jeden zweiten Tag, sag ich jetzt mal. Onanierst du eigentlich auch zwischendurch noch? Ja. Ja. Und ja. Dennoch ist der Trieb so stark. Mhm. Ja. Also wenn das wirklich zu, ich will mal sagen, das ist wirklich sehr, sehr heftig, was du da erzählst. Wenn das zu einem solchen, in ein solches Ausmaß ausartet, sage ich mal, und vielleicht auch wirklich in zu einem Problem wird. Habt ihr Kinder? Wir haben einen Sohn, ja. Habt ihr einen Sohn. Also wenn das dann vielleicht sogar noch die Ehe belasten würde oder gar die Familie, würde ich auch mal mit so einem Problem zu einem Arzt gehen. Vielleicht kann man das so ein bisschen abbremsen. Gibt es bestimmt auch Medikamente, wo man das so ein bisschen runterfahren kann. Naja, da bin ich eigentlich nicht so der Freund von. Also ich habe. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist ganz, ganz, ganz böse bei mir. Mag ich überhaupt nicht. Frank, ich letztendlich auch nicht. Aber es hat ja wirklich ein Ausmaß bei dir. Das ist eine Sucht, wie du es beschreibst. Mhm. Und man muss ja auch sehen, wie du dein normales Alltagsleben und dein normales Leben damit unter einen Hut bekommst. Und du würdest doch nicht deine Familie und deine Frau und deine Ehe opfern wollen dafür, dass du nur auch noch mit einem Mann ins Bett gehst. Um Gottes Willen. Ja, aber die Gefahr besteht ja, wenn sie es vielleicht dann rauskriegt oder... Ja, das ist ja halt die Frage. Also ich habe noch das Gespräch von vorgestern im Kopf mit dem 62-jährigen Mann. Ja. Der da auch dieses, der sein Freund irgendwie vor 20 Jahren oder so, ne? Ja. Mal wieder gehört hatte und so weiter. Und aber die Situation war anders, Frank. Der Wolfgang, so hieß er, war 62 Jahre alt. Der hatte seit 15 Jahren keinen schönen Sex mehr. Und er ging davon aus, dass seine Frau das auch wirklich nicht mehr will und dass es ja keinen Spaß macht. Vergleiche ich nicht mit dir, weil du bist ja nur in Saft und Kraft und hast jede Woche mehrfach deine Erfüllung. Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, das Problem ist halt, soll ich damit jetzt nur so weiterleben oder soll ich das meiner Frau sagen oder, ich meine, da riskiere ich dann ja auch ein bisschen was mit, ne? Also wenn du deiner Frau sagst, dass du heimlich ab und zu dich mit Männern triffst oder mit Paaren. Ja, nur Männerpaaren und so weiter. So, ja. Das heißt ja schon, dass du, wie oft ist das passiert in der letzten Zeit, dass du das gemacht hast? Ja, es kommt drauf an, ich sag mal, in einer Woche einmal. Ja, guck mal, das ist alles, das ist Fremdgehen. Das ist knallhartes Fremdgehen, Frank. Deine Frau fällt wahrscheinlich aus allen Wolken, wenn sie das erfährt. Und deshalb sage ich, wenn das solche Ausmaße annimmt, diese Sexsucht, finde ich einen Gang zum Arzt völlig in Ordnung. Es sei denn, du gehst, legst es darauf an, dass du alles riskierst, was in deinem Leben dir wichtig ist. Ja, das will ich ja eben gerade nicht. Ich finde es nicht gut, das alles so auszuleben. Man muss dann auch Rücksicht auf die Frau nehmen und auf deren Bedürfnisse. Ich würde dir gerne aber auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Die hat dir vielleicht auch noch einen anderen, spezielleren Tipp zu geben. Ja, das würde ich auch, ja. Die Psychologin heißt Heide. Und du legst auf und Heide ruft dich gleich an. Mhm. Okay, alles Gute. Gut, danke. Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. Christa, 52 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Ja. Ja. Hallo Christa. Guten Morgen, Domian. Ach Gott, das bin ich aufgeregt. Ach, nimm, gib mir bitte Mut. Ich gebe dir allen Mut der Welt, Christa. Ach, lieb von dir. Wir beide. Ich war jetzt so freudig an, aber im Prinzip bin ich es gar nicht. Ich bin eigentlich von Natur aus ein lustiger und fröhlicher Mensch. Das höre ich doch schon, dass du eigentlich ganz fröhlich bist. Aber das ist jetzt alles nur eine Ausnahme. Im Inneren bin ich eigentlich sehr einsam. Ist das der Grund auch deines Anrufes? Ja, einsam und alleine bedingt dadurch, dass ich meinen Mann vor 3,5 Jahren ins Pflegeheim tun musste. Mhm. Und das war für mich, weiß Gott, keine leichte Entscheidung. Ich hatte ihn bis dato zu Hause gepflegt. Ja, und ich war die ganze Verwandtschaft. Mhm. Und das hieß für mich Pflege rund um die Uhr, also eingesperrt sein, auch zu Hause. Ich habe es auch gerne gemacht. Wie alt ist dein Mann? Mein Mann ist 52. Auch 52. Was hat er denn, was für eine schwere Erkrankung hat er? Der hatte einen Schlaganfall und gefolgt sind auch mehrere kleinere. Und vor 4 Jahren hat er noch Parkinson hinzubekommen. Mhm. Und ist auch so schwer herzkrank und Diabetiker, also hat all das, was man nur haben kann. Wie lange hast du ihn dann so, da er schwerst pflegebedürftig war, gepflegt? Etwas mehr als 2 Jahre. Hm. Es war sehr schwer. Ja, erzähl doch vielleicht mal ein paar Sätze dazu, wie das aussah, dieses Pflegeleben. Das Pflegeleben? Hm. Ja, er konnte alleine nicht mehr laufen, nur mit meiner Hilfe, sei es zur Toilette, und wurde dann auch inkontinent. Und zum Schluss ging gar nichts mehr, fast nur im Bett gelegen. Und bis vor 3,5 Jahren, da konnte er nichts mehr, also er konnte keinen Schritt mehr gehen. Wie war er geistig? In welcher geistigen Verfassung? Das Langzeitgedächtnis, das war da, aber das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr. Das ist auch heute nicht mehr da. Das heißt also, damals war er wirklich ein Fall, den man rund um die Uhr betreuen musste. Ja. Wo du wirklich voll beschäftigt mit warst. Und dann, wenn er mal ins Krankenhaus kam, auch zwischendurch, da hat man nur gestaunt, wie ich das alleine geschafft habe, auch ohne Pflegedienst. Jetzt ist er seit 3,5 Jahren im Heim. Im Heim, ja. Nein. Wie geht es ihm zurzeit? Das ist schwankend, das ist wie eine Fieberkurve. Mal ist er einigermaßen Umständen entsprechend, kann man sagen, normal. Aber dann ist er wieder weg, dann ist er so quasi so wie Halluzination oder er lebt in seiner Welt. Erkennt er dich denn, wenn du kommst? Ja, das ja. Das schon. Könnt ihr reden miteinander? Keine richtigen Gespräche führen. Also ich spreche mit ihm normal, als wäre er auch normal. Ja, aber du weißt letztendlich nicht, was bei ihm ankommt, was er versteht, ob er es versteht und so weiter. Genau, ich mag das vom Pflegepersonal oftmals nicht. Ich spreche mit ihm wie mit dem Baby, ja du da. Fürchterlich, ja, das finde ich aber ganz schlimm. Furchtbar. Ich habe mich schon oftmals in diese Richtung zur Rede gestellt, was denen nicht passt. Wie kleine Dörfchen, ne? Wenn wir die, das kenne ich aus dem Krankenhaus auch, das hat mich immer sehr genervt. Wenn die, und mein Mann war mal ein gestandener Mann. Und man kann ja nicht in den Kopf reingucken, ob er noch alles richtig aufnimmt oder nicht. Eben, das ist nur das Ding. Ja. Aber er ist auch bettlägerig rund um die Uhr. Ja. Er kann gar nichts machen mehr. Nein. Wird er künstlich ernährt? Nein. Er kann wieder alleine essen, aber fragt sich nur wie. Die Fürsorge im Heim ist einfach unmöglich. Unmöglich. Gut, das ist ein Thema dahingestellt, aber vielleicht möchte ich es nebenbei doch mal erwähnen. Nebenbei gesagt, tut richtig gut, mit dir zu reden, dass mir jemand zuhört. Ich hatte vor kurzem schon mal eine Sendung gesehen, ich verfolge deine Sendung sehr oft, als eine Altenpflegerin das erwähnte, welche Zustände da herrschen. Und das kannst du bestätigen? Kann ich bestätigen. Angehörige, die mir jetzt mal zuhören, möchten doch bitte nicht alles hinnehmen. Sie sollen mal den Mund aufmachen. Was findest du denn am schlimmsten, was du da sehen musst und was man anklagen muss? Die Sauberkeit in den Heimen als solche. Keine Fürsorge, ist wirklich nur ein Füttern, ein Saubermachen, mehr nicht. Also letztendlich, wenn erlebst du es so, dass das dein Mann wie ein Gegenstand da versorgt wird. Genau. Und wer sich nicht um Angehörigen kümmert, das sind arme, sag ich mal vulgär, arme Schweine. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass die noch ein bisschen vorsichtiger sind, wenn die wissen, da kommt eine gesunde Frau. Und die ich hat bin das nicht gern gesehen. Ja, das glaube ich. Ich bin nicht gern gesehen. Also die Frage war da gewesen, ob er künstlich ernährt wird. Da hast du gesagt, er wird so gefüttert. Ist nur die Frage noch, wie lange das kann. Er kann es wieder alleine. Er kann wieder alleine essen. Das Essen, das ihm gereicht wird. Aber die Stellung da im Bett ist furchtbar. Dann ziehen sie ihn nicht richtig hoch. Dann liegt er da nicht sitzend, nicht liegend. Furchtbar. Er hat aber ständig wahrscheinlich einen Katheter? Nein. Hat er nicht? Ja. Nein. Aber er kann ja nicht zur Toilette gehen. Das heißt, er trägt Schutzhosen. Schutzhosen. Die dann gewechselt werden. Seit 3,5 Jahren, das stelle ich mir sehr schwer vor, wenn man einen Menschen, den man geliebt hat, mit dem man schöne Sachen gemacht hat, mit dem man eine tolle Vergangenheit hat, wenn man den so letztendlich leiden sieht. Ja. Und man weiß, es gibt eigentlich keine Hoffnung auf eine gravierende Besserung. Ich lebe zwar immer mit dem Gedanken, es ist nicht für immer, er kommt wieder nach Hause, das lebe ich zurzeit mit, da fällt es mir ein bisschen leichter. Aber manchmal, da muss ich auch wieder realistisch denken und sagen, nee, es wird nichts mehr. Die Prognosen der Ärzte, die du ernst nimmst, sind die so, dass die sagen, er wird nie wieder... Es würde nur noch schlechter. Es wird nur noch schlechter. Ja, also es kann der Tag kommen, dass er mich vielleicht dann nicht mehr erkennt. Nun hast du gerade am Anfang so zwei Sätze gesagt. Ich bin eigentlich eine sehr fröhliche und so nach außen eine vitale Person, aber ich bin auch sehr einsam. Ja. Vermisst du einen Partner auch? Ja. Also jetzt nicht fürs Bett wohlgemerkt, aber nur alleine mal durch die Stadt gehen oder nur Einkäufe. Mein Tagesablauf ist zurzeit nur Heim und Haushalt. Nun könnte man das ja auch sich vorstellen, mit einer guten Freundin zu machen. Ja, das kommt ja auch mal vor, aber nicht ständig. Mhm. Aber mit einer Freundin ausgehen oder mit einem Partner ausgehen, das ist wohl ganz was anderes. Das heißt, dass du dir durchaus vorstellen könntest oder auch die Sehnsucht danach hast, nach einer Partnerschaft, die nicht ins Sexuelle gehen sollte oder muss, ja, unbedingt, aber, ja, so eine gewisse Nähe und vielleicht auch etwas Zärtlichkeit und Wärme und halt, genau, eine Gemeinsamkeit. Ja. Vielleicht mal tanzen gehen, was meine Freundin nicht mitmacht. Und du weißt ja, dass das ein großes umstrittenes Thema ist. Wir haben ja, ja, einen ganz, ganz prominenten Fall, Harald Juhnke. Ne? Und die Frau Juhnke wird ja auch sehr angegriffen da, von außen, dass sie ab und zu mal auf eine Party geht und es sich gut gehen lässt. Ja. Und ich kann das nie verstehen, dass die Leute da so engstirnig sind und ihr das nicht gönnen. Dadurch wird doch der Harald Juhnke nicht gesünder, wenn die Frau auch zu Hause leidet. Ja. Und so ist es in deinem Fall ja ganz genauso. Genauso, und ich würde meinen Mann auch nie im Stich lassen. Mhm. Ist egal, was kommt. Ich würde immer für ihn da sein. Ich versorge ihn mit, ich pflege ihn. Hast du denn schon mal so in deiner Umwelt das so angesprochen? Und wie haben die Leute, wenn du es angesprochen hast? Ja, das ist ja das Problem. Dann hört man von Außenseiten. Wie konnte die denn nur ins Heim tun? Die hat doch den ganzen Tag Zeit. Wie kann die nur? Aber das sind meistens solche Leute, die noch nie mit Krankheiten konfrontiert waren. So, und wenn du jetzt auch noch ankämst mit einem Partner, dann wärst du wahrscheinlich völlig unten durch, ne, bei allen Leuten. Habt ihr Kinder? Ja, aus der ersten Ehe meines Mannes. Ja, hast du Kontakt mit diesen Kindern? Nicht mehr. Ja. Das ist praktisch, seitdem mein Mann krank geworden ist. Vorher, als mein Mann denen immer Geld zugesteckt hatte, da war es Papi hin. Also war es Papichen. Aber jetzt, wo nichts mehr läuft, kein Anruf, keine Besuche, nichts. Also noch ein Grund mehr für deine Einsamkeit, dass du auch da alleine gelassen wurdest und im Stich gelassen wurdest. Ja. Hast du dir schon mal irgendwelche Sachen unternommen, um einen Mann kennenzulernen? Ja, leider. Was ich heute bereue, ich hatte mal den Mut. Ich hatte mal so einen Partnerschaftsdienst oder Freundschaftsdienst angerufen. Da hatte ein niveauvoller Herr inseriert, angeblich laut Anzeige niveauvoll. Und da war eine Dame, die das aufnahm. Da sagt sie, um Gottes Willen, ich fragte nach meinem Familienstand, um Gottes Willen, der Herr fällt ja nach hinten. Aus ethischen Grundsätzen geht das nicht. Bumm, aufgeht. Wie, nachdem du hast ihr erzählt, dass du einen pflegebedürftigen Mann im Heim hast. Wie, und dann hat die so darauf reagiert? Ja. Und das geht die doch gar nicht so an. Ja. Und dann ist dieser Kontakt gar nicht hergestellt worden? Nein. Das ist aber sehr sonderbar, weil sie verdient doch auch noch Geld mit dem... Sowas könnte man ihm nicht anbieten. Ich kam mir vor, ist eigentlich auch der Grund, weswegen ich mich mit dir jetzt mal in Verbindung gesetzt habe. Ich kam mir vor wie abgestempelt, so unter Motto, du musst jetzt weiterleben wie eine Nonne und Ich will dir sagen, Christa, ich finde das überhaupt nicht verwerflich, wenn eine Frau oder Menschen in deiner Situation sich auch nach einem neuen Partner umschauen. Ich finde das, dass ihr oder dass du das Recht dazu hast. Solange du dich auch natürlich intensiv weiter um deinen Mann, und das willst du auch kümmerst. Das ist ja, das steht ja auch gar nicht zur Disposition. Ne? Ich finde schon. Ich finde, dass gerade Leute, die zu Hause lange Menschen gepflegt haben, die haben so viel mitgemacht und so viele Einschränkungen gehabt, dass die auch das Recht haben, auch mal wieder auf ein bisschen Freude und auch ein bisschen Abwechslung. Und letztendlich glaube ich auch, dass der Mensch, der jetzt im Pflegeheim liegt, dass der, wenn der bei klarem Verstand wäre, auch sagen würde, Mensch, na klar, ich gönn's dir, mach dir auch noch schöne Tage. Ja, das weiß ich wiederum nicht. Ja gut, ja, ob er das sagen würde. Aber ich finde es moralisch überhaupt nicht verwerflich, überhaupt nicht verwerflich. Und ich finde es eine rigide Moral oder eine verkorkste Moral, wenn man da mit dem Zeigefinger dann auf die entsprechenden Personen zeigt. Man macht doch nichts Schlimmes im Prinzip, genau. Man ist ja für den Mann noch da. Genau. Im Gegenteil, du wirst ja noch stabiler dadurch, dich vielleicht dann noch intensiver um ihn zu kümmern. Und das ist ja auch der Grund, manchmal kämpfe ich mit mir auch, wenn ich die Zustände im Heim sehe, denke ich mal, soll ich ihn wieder nach Hause nehmen, soll ich es machen? Aber dann bin ich die Verwandtschaft, die ganze Verwandtschaft. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe. Ich meine, das Problem ist natürlich, Christa, worüber du dir auch im Klaren sein musst. Wenn du dich auf eine neue Partnerschaft, wie auch immer sie aussehen mag, einlässt, kann es natürlich zu Komplikationen führen, dass der neue Partner damit Schwierigkeiten hast, dass du dich so sehr noch um deinen Mann kümmerst. Dieses muss von vornherein geklärt werden, ne? Das ist klar. Und wenn er da was gegen hätte, wäre für mich sowieso Feierabend. Gut, das muss, wenn das richtig besprochen wird von Anfang dann an, finde ich. Dann würde ich immer zu meinem Mann stehen. Also ja. Den würde ich nie im Stich lassen. Also, ich finde, Christa, mach dir darüber keinen Kopf. Und wenn es eine Gelegenheit gibt, dass du jemanden kennenlernst, dann nehme die Gelegenheit auch wahr. Ja, ich die Gelegenheit werde ich nicht haben. Das ist für mich ein Traum, ne? Ich bin kein Typ, der sich in Diskotheken aufhält oder sonst wo. Ich meine, mit 52 Jahren in Diskotheken. Nein, das natürlich nicht, aber du könntest ja auch selbst nur inserieren oder mal auf Anzeigen antworten, auf Privatanzeigen, die nicht über solche Institute laufen, wo dann gleich eine gestrengte Frau sagt, nein, das kann ich dir nicht. Furchtbar, als ich das höre, das hat mich geschockt. Ja, das ist wirklich ein Hammer. Furchtbar. Ich finde, du kannst es machen. Ich hoffe, dass dein Mann nicht so leiden muss. Und dir und euch wünsche ich wirklich von Herzen alles Gute, Christa. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. 1:40, 25 Sekunden, eine kleine Pause. Sekunde, 1:41 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Sabrina ist meine nächste Gesprächspartnerin und die ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sabrina. Um was geht's? Bei mir geht's darum, mein Freund hat gestern Schluss gemacht und ich komme damit überhaupt nicht klar. Wie lange wart ihr beiden denn zusammen? Ja, nur 4 Monate, aber wie gesagt, es liegt halt daran, er hat Schluss gemacht, weil er mit meiner Situation nicht klarkommt. Wie ist denn deine Situation? Ich bin extrem suizidgefährdet und habe, ich gehe seit 3 Jahren nicht zur Schule, Zwangsgedanken, schwere Depressionen, soziale Phobie und alles auf einen Haufen. Also du bist seelisch, kann man sagen, eigentlich sehr krank. Ja. Ja. Wie kommt das? Warum bist du in so einem tiefen Loch seit so langer Zeit schon? Also die Grunderkrankung, das ist das Tourette-Syndrom. Mhm. Das ist etwas, wenn man so zuckt, unvermittelt, genau. Oder auch Dinge sagt, ganz unvermittelt, die man eigentlich nicht sagen würde wollen in der Situation. Genau. Ist das bei dir mit dem Zucken auch so? Im Gesicht oder mit den Händen oder wie? Beides. Auch laut, dass ich zum Beispiel schreie oder mit den Zähnen aufeinander beiße. So ganz plötzlich passiert das, ne? Ja. Das könnte auch jetzt übrigens während unseres Gesprächs passieren, ne? Ja, aber ich kann es eine Zeit lang unterdrücken. Ja, wie gesagt, und es kann auch sein, dass ich dann in der Stadt stehe und mir auf einmal eine scheue oder was weiß ich. Dir selbst? Mir selber, ja. Anderen niemals. Also nur mir selbst. Und durch diese Krankheit hat sich dann eben eine soziale Phobie entwickelt, dass ich so gut wie gar nicht mehr irgendwo hingehe und was weiß ich. Soziale Phobie heißt, dass du dich sehr abkapselst, ne? Und zurückziehst. Umso erstaunlicher, dass du dann vor 4 Monaten diesen Mann kennengelernt hast, deinen Freund. Durchs Internet. Ja. Wart ihr denn so, wie man das so klassisch sieht, wirklich 4 Monate zusammen? Habt ihr viel miteinander gemacht, habt ihr auch miteinander geschlafen und alles? Ja. Das volle Programm. Genau. Naja, und wie gesagt, das war dann eben hin und her. Am Sonntag hat er dann plötzlich, ich habe gedacht, es wäre alles in Ordnung, wie aus heiterem Himmel, sagt er mir dann übers Internet, dass er Schluss machen würde. Dass er mit meiner Situation nicht klarkommt und dass er mich nicht mehr lieben würde. Und am Dienstag meint er dann auf einmal, wir sollen es nochmal wieder versuchen und er würde mich doch noch lieben. Und gestern macht er wieder Schluss und sagt, er liebt mich nicht mehr. Weißt du, wie sich das anhört? Wie alt ist er? 19. Wie sich das anhört, Sabrina? Das hört sich wirklich so an, als würde er dich schon noch sehr mögen oder vielleicht sogar lieben. Er scheint mit der Situation sehr überfordert zu sein. Ja. Was ja auch verständlich ist, ne? Er ist ein junger Mann und was du gerade nur angedeutet hast, klingt ja sehr schwerwiegend. Damit so zurechtzukommen, ist auch sehr schwierig. Wie habt ihr denn so diese 4 Monate gelebt? Ist es dir denn gelungen, mit ihm dann mal so in ein Café oder ins Kino zu gehen? Oder? Ja. Das schon? Ja. Das ist mir schwer gefallen. Zum Beispiel, wenn seine Freunde eine Feier gemacht haben, konnte ich nie mitgehen. Und das war dann schon ziemlich schwer. Achso, das ging dann nicht. Du konntest zwar mit ihm ins Kino gehen, alleine, aber konntest nicht auf eine Feier gehen von seinen Freunden. Ja, weil ich dann auch im Mittelpunkt stehen würde, weil seine Freunde ja mich kennenlernen wollen. Mhm. Das wäre im Kino ja nicht so. Ja. Hat er denn so von, du sagst, dass du suizidgefährdet bist, also dass du Selbstmordgedanken immer wieder hast. Ja. Hat er das auch so mitbekommen? Hast du ihm das erzählt? Ja, einmal übers Internet. Ich hatte sozusagen ein Messer in der Hand, war kurz davor, habe mich dann sozusagen von ihm verabschiedet. Mhm. Und ja, das war dann sozusagen auch ach so, die Situation, ist mit der er dann überhaupt nicht mehr klarkam. Ach so, also während eurer Beziehung hast du eine Selbsttötung quasi an... Ja, das war vor 2 Wochen, ja. Mhm. Warum hast du das da gemacht? Da könnte man noch denken, dass es in all deiner Traurigkeit und in all den Schwierigkeiten es dir doch eigentlich ganz gut gegangen haben müsste, wo du deinen Freund hattest. Ja, aber es ist darum, ich wurde vor einem halben Jahr vergewaltigt und dadurch, dass ich mit meinem Freund geschlafen habe, auch das erste Mal, kam alles wieder hoch. Ich habe es in der Zeit verdrängt, habe eigentlich überhaupt nicht mehr dran gedacht, aber wie gesagt... Dadurch kam es wieder hoch. Die ganze Geschichte, mit dass du dich so zurückziehst und dass es dir so sehr schlecht geht, liegt schon mehrere Jahre so, ne? Hast du gerade gesagt. 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. Das Tourette-Syndrom, hast du das von Kindheit an oder auch erst? Seit ich 9 bin. Seitdem du 9 bist. Mhm. Ja. Hast du denn in dieser Zeit, in den letzten 4 Jahren, warst du bei Ärzten, bei Psychologen, Psychiatern? Ich war in meinem Leben 4-mal in der Psychiatrie, einmal mit 9. Und damit das Tourette-Syndrom diagnostiziert wurde, dann war ich im Sommer 2000, Anfang 2001 und Ende 2001. Auch nochmal in der Psychiatrie? Ja. Hat dir das was gebracht? War das für dich eine gute Sache, dass du dort warst? Das erste Mal hat, also 2000 hat es mir gar nichts gebracht, da bin ich regelrecht geflüchtet, weil das einzige Thema auf der Station Selbstmord war. Mhm. Und da bin ich überhaupt nicht mehr mit klargekommen. Mhm. Dann bin ich in eine größere Stadt, etwas weiter weg, gegangen und ja, das hat mir eigentlich schon ziemlich viel gebracht, ja. Mhm. Hat mir dann sozusagen wieder auf die Beine geholfen. Ja. Du lebst jetzt alleine. Oder hast du lebst du bei deinen Eltern noch? Ich lebe bei meinen Eltern. Du lebst bei deinen Eltern. Wie ist das? Mein Vater ist auch ziemlich, also schwer depressiv. Mhm. Du kannst also auch nicht zur Schule gehen oder schon lange nicht mehr? Seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Was machst du denn immer so den Tag ein, Tag aus? Chatten. Und? 5 bis 6 Stunden täglich. 5 bis 6 Stunden und der Rest Fernsehen gucken oder rumhängen? Ja, ich habe auch noch 2 sehr gute Freunde. Das sind eigentlich die einzigen, die in der Zeit zu mir gehalten haben. Mhm. Mit denen mache ich dann auch noch öfter was. War denn jetzt diese Bekanntschaft oder die Freundschaft zu diesem Freund, von dem du erzählt hast, was sehr Besonderes? Also heißt das, dass du in den letzten Jahren niemanden hattest und das jetzt... Nein, ich hatte schon Freunde, aber so nach dem Motto, die habe ich dann, ja, wie soll man das sagen, einfach genommen, damit ich nicht alleine war. Mhm, aber von Liebe war eigentlich nie was da. Er hat mir eigentlich gezeigt, dass es Liebe überhaupt gibt. Ah ja, also insofern eine ganz wichtige Sache, ne? Ja. Kann man das sogar so sagen, dass es deine erste wirklich große Liebe war oder ist? Ja. Ja, kann man sagen. Also umso sehr hängst du daran. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man so labil ist und immer an Selbstmord denkt, dass nachdem der Freund dann Schluss macht, man noch mehr an Selbstmord denkt. Ja, gestern habe ich es das letzte Mal versucht. Wie hast du es versucht? Ich wollte mir die Pulsadern aufschneiden. Und ist jemand dazwischen gekommen oder... Hast du es dann selbst doch nicht vorher abgestoppt? Durch Freunde im Internet. Die haben dich davon abgehalten? Ja. Also die sind so anonym. Ich kenne diese Leute auch persönlich, aber ich chatte mit denen halt sehr oft. Ja, dann sitzt du da und chattest und sagst, ich plane mich jetzt gleich umzubringen. Ich habe mich von denen verabschiedet. Und dann haben die aber gesagt, hier, pass auf, und Sabrina, und die haben angefangen zu reden mit dir. Genau. Und haben es dann geschafft, dich davon wegzuholen. Ja. Mhm. Sabrina, ich bin der Auffassung, was du mir jetzt geschildert hast, dass du super, super, ultra, super dringend nochmal in eine gute psychiatrische Behandlung musst. Ich bin im Moment in einer Behandlung. Aber du bist zu Hause. Ja. Wäre es nicht besser, so wie du es gerade auch geschildert hast, das hat dir ja gut getan, wenn du nochmal vielleicht auch für einen längeren Zeitraum in eine Klinik gehen würdest? Ja, dann ist nur die Frage, in welche. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Aber ich glaube, man muss das Pferd von der Seite aus aufzäumen, dass du erst mit dir so ein bisschen ins Lot wieder kommen musst, um auch die Voraussetzung zu schaffen für deine Beziehung, für deinen Freund. Weil solange du so hin und her schwankst und so wirklich so labil, wie ich es gerade schon sagte, bist, wird das auch nichts werden. Das überfordert den Jungen völlig. Ja. Und vielleicht wäre das für ihn auch ein Signal, wenn du sagst, pass mal auf, ich habe vor, ich will noch wieder mehr an mir tun, ich gehe in eine Klinik, dass er auch Hoffnung schöpft und sagt zu sich, okay, die Sabrina arbeitet ja an sich und danach haben wir vielleicht eine neue Chance, wir beiden. Ja, die Chance glaube ich irgendwie nicht mehr so. Würde ich nicht so sagen. Weil er jetzt auch nächste Woche 10 Tage zu seiner Ex-Freundin fährt, da bin ich auch absolut nicht mit klargekommen. Ja, aber auch mal ganz abgesehen von dem Freund. Wenn wir nur dich und dein Leben sehen, Sabrina, halte ich das für so notwendig. Weil du schlitterst ja ständig so am Abgrund. Es kann ja jeden Tag, selbst so hast du es ja auch ausgedrückt, kann es ja zum Absturz kommen. Ja, wenn ich durch die Stadt gehe und irgendwelche Gegenstände sehe, denke ich, oh, damit könnte ich mich umbringen, was weiß ich. Pass mal auf, ich möchte auch, dass du mit meiner Psychologin nochmal redest, auch in Sachen Beratung, was die gute oder was eine entsprechende Klinik betrifft. Mhm. Ich meine, du bist auch wahrscheinlich schon gut informiert, aber die Heide ist, glaube ich, da vielleicht noch ein bisschen besser informiert. Mhm. Du legst bitte auf und Heide ruft dich gleich an. Ja, okay. Und ich wünsche dir wirklich, dass du eine gute Klinik findest und dass dir geholfen werden kann. Ja, ich hoffe. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Hannelore, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Hannelore. Guten Morgen. Ja, schon guten Morgen. Yes, Hannelore, ich höre ein bisschen schlecht. Ja, ich rede vielleicht mal ein bisschen lauter oder langsamer. Ein bisschen leiser am Telefon. Und dann kriegen wir das schon hin. Hannelore, um was geht's ja, denn? Meine Tochter ist transsexuell. Mhm. Sie hat aber schon den jungen Namen. Mhm. Und er heißt jetzt Patrick. Ah. Und steht aber kurz vor der Operation. Wie alt ist denn Patrick? Ja, der ist 22. 22, also das, die kurz vor der Operation heißt, dass sie umgewandelt wird dann in einen... Ja, in einen Jungen. ...umoperiert. Und, ja. Und wollen wir sagen, ich gehe ganz gut damit um. Ja, es war ein bisschen schwierig, ja, den Namen erstmal zu üben. Na, ne? Ich wollte noch weiter vorne anfangen. Es war doch sicher sehr schwierig für dich, auch das zu begreifen, als sie eher es dir zum ersten Mal gesagt hat. Nein, das eigentlich nicht. Mhm. Es war so, er ist als Kind sehr wie ein Junge gewesen. Ja. Und er spielte Fußball. Er interessierte sich über alles, was ein Junge hatte. Du sagst jetzt auch schon eher, das heißt, du hast es ja voll akzeptiert, wobei ja, sie damals sagen, ja noch... Ja, das hat eine Übung gekostet, ne? Damals war es ja noch nur sie, ne? Ich hab in der Wohnung rumgelaufen, habe immer den Namen Patrick gesagt. Und dann, wenn wir einkaufen waren, dann habe ich immer gerufen, Sabrina. Aha, dann wieder habe ich dann eins drüber gesagt, ich heiße jetzt Patrick. Ja. Wohnt ihr denn auch zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Ja. Also sie, ich sag jetzt mal, um das so in der richtigen Reihenfolge zu halten, ja, sie war früher schon sehr, sehr männlich ja, orientiert ja, und interessierte sich für ja, männlich. Ja, überhaupt. Dann habe ich das aber weggewischt. Man kann ja nicht so ein kleines Kind sagen, du bist jetzt andersrum oder so. Mhm. Das kann man nicht, ne? Mhm. Und dann habe ich das wieder weggewischt und habe ich gesagt, vielleicht ist es auch gar nicht. Es gibt viele Mädchen, die sowas ja, machen. Ja, ja. Und dann kam das aber doch wieder was vor. Dann wieder, habe ich dann wieder andersrum gedacht. Mhm. Und dann, wollen wir sagen, ich war da schon vorbereitet, dass sowas eventuell kommen könnte. Ja, nun ist das ja sehr schwierig, ich stelle mir sehr schwierig vor, als Eltern das genau zu beobachten und für die entsprechende Person sowieso. Da stellt sich ja die Frage dann, was bin ich? Bin ich jetzt eine lesbische Frau? Ja, ne? Oder dieses Wort, dass man auf die Idee kommt, transsexuell zu sein, da muss man ja schon eine ganze Menge erst durchdacht haben, vielleicht auch mitgemacht haben. Ja, ich habe gedacht, lesbisch mhm. oder beides mhm. oder eben diesen transsexuell. Wie alt war denn Patrick oder damals Sabrina, als das klar war, mein Kind ist transsexuell? Wie alt war sie oder er da? Sie kam an, wo sie 16 war. Ah ja. Und ich hatte das aber schon vorher angesprochen. Ja. Und da habe ich zu ihr gesagt, weil er eine Freundin hatte, mhm. ich sah, ob er lesbisch wäre. Mhm. Und dann sagte er, nein, das bin ich nicht, wurde wütend, ging wütend raus. Mhm. Dann hatte ich einen Liebesbrief gefunden. Mhm. Und dann, dass es an ein Mädchen handelte. Mhm. Dann habe ich zu ihm gesagt, wie alt sie ist, ne? Und ich sag, wie die Eltern dann darauf reagieren und so. Und dann sagte er zu mir, das wäre nur Spaß gewesen. Mhm. Aber da warst du doch wahrscheinlich dennoch verwirrt. Sie war ein Mädchen und sie hat sich in ein Mädchen verliebt. Ja. Und sie sagt, aber ich bin nicht lesbisch. Ja, da versteht man ja erstmal die Welt nicht. Wahrscheinlich. Ja, ich wollte haben, dass er die Wahrheit sagte. Mhm. Und wenn es ihm schlecht geht, dann wollte ich auch wissen, dass es ihm schlecht ging. Ne? Also, und es wurde dann irgendwann offenbar, dass es in die Richtung Transsexualität geht. Was sagt denn der Vater dazu? Ich bin geschieden. Du bist geschieden und alleinerziehend? Ich weiß überhaupt nicht, wir haben gar keinen Kontakt. Ist das dein einziges Kind? Nein, ich habe drei. Und wie? Ich habe, die älteste ist ein Mädchen, der zweite ist ein Junge und dann eben die Sabrina. Ne? Wie sind denn so die Reaktionen jetzt aus dem engeren Umfeld, aus der Familie oder auch aus dem Freundeskreis, dass Sabrina jetzt Patrick wird? Ja, er hat sehr viele Freunde verloren, ne? Die ihn gar nicht damit umgehen konnten. Mhm. Dann hatte er auch im Kreis lesbische Freundinnen gehabt und die haben Selbstmord gemacht, weil die Eltern nicht damit umgehen konnten. Mhm. Und dann hat er mir auch davon erzählt, wie ich darauf reagieren würde, wenn das bei mir so wäre. Mhm. Da habe ich gesagt, dass jeder Mensch hat über seinen eigenen Körper selbst zu entscheiden, wenn er volljährig ist. Mhm. Ich sage, wenn ich jetzt für irgendwas zu entscheiden hätte, würde ich es nicht tun, weil das eine Fehlreaktion sein kann. Ne? Aber auf jeden Fall hast du tolerant darauf reagiert. Ja, und dann... Du hast sie oder ihn nicht verstoßen. Ja, nur was mich sehr traurig macht, er hat eine Partnerin seit 7 Jahren. Mhm. Und die ist nicht aus Deutschland, wollen wir mal sagen, die ist aus Polen. Mhm. Und ihre Oma, die lebt in Deutschland. Mhm. Und die hat gesagt, wenn sie mit ihm zusammenbleibt, dann dürfte sie die Wohnung nicht mehr betreten. Das ist sehr schlimm und das ist sehr traurig. Und da war noch der Opa, der lag im Sterben, durfte sie auch nicht hin. Mhm. Sie sind auch zum Krankenhaus gegangen und dann ist sie rausgeschmissen worden. Ne? Ja. Aber ganz entscheidend ist, und das finde ich toll, und da muss ich dich sehr loben, dass du so locker und auch so tolerant und so liebevoll mit deiner Tochter, jetzt mit deinem Sohn umgehst. Ja, weil gerade in diesen Situationen ist das, glaube ich, so wichtig, dass man als Eltern sehr liebevoll zu seinen Kindern steht, weil das ist schon eine große, große Problematik, wenn man transsexuell ist. Und wenn dann die Eltern... Sagen, ich habe zu ihm gesagt, mir wäre es lieber gewesen, wenn er lesbisch wäre. Ja. Erstmal die schwere Operation, ne? Das machte mich doch Angst. Also die Operation steht jetzt bevor? Ja, wir wissen nicht wann, aber wir wissen, dass noch dieses Jahr das auftreten kann. Er hat jetzt über ein Jahr schon die männliche Hormone. Mhm. Das heißt, er, sie, ich sag immer noch ein bisschen damit, sieht schon sehr maskuliner aus, sehr männlich. Mhm. Ja, und aber ich muss nochmal sagen, hallo, das stelle ich mir so schwierig vor, als Mutter, wenn man... das Mädel aufgezogen hat als Sabrina, dass man das so umtrainiert, das eigene Mädchen irgendwann Patrick zu nennen. Ja, wollen wir sagen, das hat eine Übung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, du hast ja gerade gesagt, du hast geübt. Wollen wir sagen, wo er das gesagt hatte, ich bin transsexuell, ich werde von einem Mädchen auf einen Junge. Ja. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt dich beraten soll zu einem Arzt. Ja. Und da sagte er zu mir, ich kenne mich auch nicht damit aus. Und dann sagte ich zu ihm, aber ich kenne jemand, der ist von einem Mann zu einer Frau operiert worden. Und mit denen hatte ich nur einmal im Jahr was zu tun gehabt. Und da bin ich nach denen hingegangen. Und hab schon mal Informationen gesammelt. Er ist Steuerberater gewesen und ist dann hinter eine Frau gewesen. Ja. Hannelore, die Operation, die bald ansteht, wird die in deiner Nähe oder muss er da weit wegfahren für? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube Düsseldorf oder ist auf jeden Fall nicht in unserer Nähe. Ist nicht in eurer Nähe. Aber du stehst zu ihm und wirst ihn auch begleiten oder besuchen sehr oft? Ja, ich werde mit ins Krankenhaus gehen. Wie lange dauert das denn, bis er dann wieder raus kann? Das weiß ich nicht. Hm. Die wissen ja nicht, ob sie die Operation in einem durchmachen. Ja, ist ein großer Eingriff. Ne? Sie sagten, sie machen erst eventuell die Brust weg und dann die Gebärmutter weg und die Eierstöcke. Ja. Das muss ja dann auch erstmal fallen. Ja. Dann würde irgendwas aus dem Unterarm entnommen und daraus wird irgendwie... ein Penis, irgendwie gebastelt. Ja, ne? Irgendwas kommt dabei schon oben. Kann man sagen, er hat schon sämtliche Träume schon bei mir stattgefunden. Hallo, ich muss jetzt ganz unhöflich sein. Ich muss dich unterbrechen, weil die Sendung jetzt gleich zu Ende ist. Ich finde toll, dass du so liberal bist und so tolerant. Und steh weiter zu deinem Patrick und grüße ihn herzlich von mir und toll, toll, toll, alles für die Operation. Ja, ist gut. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei Thomas Reintke, Wolfgang Spielkowski, Kerstin Klinger, Roland Lohr, Stefan Gehrig, Pamela Koppay, Christian Part und Peter Ofsianowski. Unsere Themen nächste Woche lauten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch impotent und frigide und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Schlechte in mir. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin. Ciao.